Wer zuerst beim Mandelbaum ist. Einverstanden. Und ich bin gespannt. Ich habe mal gehört, das ist der Sport der Könige. Kunststück. Dein Pferd hatte viel weniger Gewicht zu tragen. Nein, nein, keine Ausreden. Du schuldest mir noch eine Ölquelle. Na gut. Aber das nächste Mal wähle ich die Pferde aus. Von mir aus. Es ist ganz einfach, Peggy. Los, beweg dich. Na, wo bleibst du? Geh doch weiter. Willst du denn nicht gehen? Na los doch, geh weiter. Geh. Bravo, bravo. Hätte ich gewusst, was mich da erwartet, hätte ich meine Knochen nummeriert. Eine Ölquelle habe ich jedenfalls zurück. Bist du nicht beeindruckt? Ach, weißt du, wenn man eine Oase kennt, kennt man sie alle. Ich dachte, es wäre nur gerecht, den Verlierer zu belohnen. Ach, den sehr wunden Verlierer. Das habe ich nicht gewollt. Aber du kennst jetzt den Unterschied zwischen Kamelen und Pferden. Und wir beide sind endlich mal ungestört. Und was ist mit den Nomaden? Die Nomaden? Die Nomaden haben ihre Anweisung. Der Wagen kommt uns in 3 Stunden holen. 3 Stunden? Sicher werden wir uns irgendwie die Zeit vertreiben können. Meinst du nicht? Ich könnte dir zum Beispiel von meinen Plänen zur Rekultivierung der Wüste erzählen. Ist das so wahnsinnig komisch? Nein, es ist nur dieses Drum und Dran hier. Irgendwie ist das alles wie in einem alten Stummfilm, weißt du? Nur mit einem wesentlichen Unterschied. Die wurden nämlich stark zensiert. Wie war das nun mit deinen Rekultivierungsplänen? Ich sollte dir vielleicht lieber ein Geständnis machen. Oh, das ist gut. Ich liebe Geständnisse. Damals, bei unserer ersten Begegnung. Wie dumm ich mich da aufgeführt habe und geprahlt habe mit meinen Erfahrungen. Mit den vielen Stunden, die du hattest? Das mit den Stunden war das Einzige, was stimmte. Aber bis ich ein bestimmtes, eigenwilliges Mädchen kennenlernte, war das alles nur Theorie. Dann hast du einen sehr guten Lehrer gehabt. Nur hat er mir nie etwas davon gesagt, dass meine erste Liebe ewig dauern würde. Du glaubst wirklich, dass sie das wird? Du nicht? Nicht auf sie, Liebchen. Die anderen Kinder sind nur eifersüchtig. Genau, weil sie nur eine Mutter haben und du hast 2. Angelina und wer noch? Das ist ein Geheimnis. Warum? Ja, das Warum gehört auch zu dem Geheimnis. Mhm. Warum könnt ihr es mir nicht sagen? Weil wir es auch nicht wissen. Wir wissen nur, dass sie wunderhübsch ist und sehr, sehr lieb. Und ganz gleich, wo sie ist, sie denkt immer an dich. Und irgendwann, vielleicht schon bald, wird sie kommen und dich holen. Wie bald denn? Während du mit deinem Rudolf Valentino durch die Wüste galoppierst, verschwende mal einen Gedanken an ein arbeitsloses, hart arbeitendes Mädchen. Ja, ich habe meinen Job aufgegeben und widme mich ganz dem Buch. Ich glaube, manches daran ist ganz gut, aber manches ist schrecklicher Mist. Trotzdem werde ich den Verlagstermin einhalten. Und ich habe auch das andere Datum, das wir vereinbart haben, nicht vergessen. Bis dahin müsste das Buch veröffentlicht sein und ein absoluter Hit, hoffe ich. Liebe Judy, das Baby ist wunderbar. Charles ist wunderbar. Das Leben ist wunderbar. Ich habe Charles gegenüber eine Andeutung gemacht, ein Schwesterchen für Alexandre betreffend. Aber er dachte nur, ich wollte wieder schwanger werden. Naja, macht nichts. Zu gegebener Zeit werde ich es ihm schon klar machen. Aber zuerst müssen wir die Firma wieder hochbringen. Charles arbeitet sehr eifrig daran. Und ich versuche, ihm zu helfen. Nachdem ich wie eine Königin gelebt habe, wird es mir schwer fallen, mich im bürgerlichen Leben wieder zurechtzufinden. Aber es besteht natürlich noch immer die Chance, dass das nicht nötig sein wird. Hier im Palast dürfen wir nicht zusammen sein, im biblischen Sinn. Leider, ich kann es kaum erwarten, eine ganze Nacht mit ihm zu verbringen. Den Mann, der vielleicht mein Schwiegervater wird, habe ich noch nicht kennengelernt. Nicht, dass er mich meidet, er ist nur schwer krank, aber heute Abend findet ein großer Ball statt, aus irgendeinem wichtigen Anlass. Und wie Abdullah mir sagte, wird sein Vater dabei sein. Nebenbei gesagt, gibt es hier 68 Räume. Also hätte eine gewisse junge Dame reichlich Platz zum Spielen. Entschuldigt, eure königliche Hoheit. Seine Majestät möchte, dass Miss Trelawney sich zu ihm setzt. Ich habe weiche Knie. Ach, was sagt er? Er ist doch bloß mein Vater. Als er mir von ihrer Schönheit gesprochen hat, hat mein Sohn nicht übertrieben, Miss. Danke, Majestät. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt in unserem Palast. Ja, sehr angenehm. Und ich hoffe des Weiteren, Sie möchten keine Gesten der Gastfreundschaft missdeutet haben. Ich weiß nicht, es könnte sein, ich habe nicht verstanden, was Sie meinen, Eure Majestät. Ich glaube doch, dass Sie das haben. Könige dürfen nicht leise sterben, Miss Trelawney. Mein Land hat viele unfreundliche Nachbarn. Die sind sehr darauf bedacht, sich etwaige Übergangszeiten zunutze zu machen. Und es gibt andere Feinde im Innern, die dasselbe anstreben. Meines Sohnes Thronbesteigung hingegen muss mit einem Minimum an Unruhe erfolgen. Weshalb erzählen Sie mir das? Sie geben ein bezauberndes Paar ab. Wer ist sie? Prinzessin Sarah. Aus einem unserer unfreundlichen Nachbarstaaten. Die Heirat meines Sohnes mit ihr wird einen stabilisierenden Einfluss ausüben. Und Ihr Sohn hat dazu nichts zu sagen, Majestät? Nein, zum Unglück für Sie hat er das nicht. Wir hatten einen König, der gab seinen Thron auf für die Frau, die er liebt. Ich weiß. Und das betont nur umso mehr den Unterschied zwischen Ihnen und uns. Mein Bruder hat mal wieder Ärger. Großen Ärger. Wir müssen ihn rausholen aus Ungarn. Was schreibt er denn? Sie haben ihn vorübergehend festgenommen. Er ist verhört worden. Er wird wohl beobachtet. Was können wir da tun? Felix! Oh, lass mal sehen. Ja. Das ist sehr hübsch, hm? Was heißt hier sehr hübsch? Wie kommst du auf hübsch? Das ist wunderbar. Sieh dir das an. Das da gefällt mir besser. Elisabeth, ich hab dir doch schon öfter mal von meinem Bruder erzählt, hm? Dem Onkel Karl in Budapest. Den werden wir besuchen und dann bringen wir ihn hierher und er lebt mit uns, hm? Wie fühlst du dich, hä? So irgendwie zwischen großartig und ganz toll. Sag mal, sollten wir nicht zur Feier des Tages essen gehen? Gut. Ich bezahle. Und darf aussuchen, von mir aus gern. Aber was Ruhiges, Gemütliches an. Was sonst? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine großartige Köchin bist? Das kann ich verstehen. Möchtest du ein bisschen Ketchup? Hast du denn Ketchup? Sieh mal im Kühlschrank nach. Ach, vergessen wir das Ketchup. Wie schmeckt's? Beinahe so gut wie deine linke Schulter. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein großartiger Liebhaber bist? Oh, Hunderte, Tausende. Oh, was gilt da schon meine Meinung gegen so viele? Weißt du, es wird mir echt schwer fallen, aus dieser Bude auszuziehen. Dann tu's nicht. Egal, was die Leute denken. Das ist es nicht. Ich brauche eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern. In einer anderen Gegend. Wofür denn? Auch wenn ich mitkomme, brauchen wir keine zwei Schlafzimmer. Wahrscheinlich wohnt bei mir ein Dauergast. Jemand, den ich kenne? Nein. Ein Mann? Nein. Tja, warum willst du es mir nicht erzählen? Noch nicht. Ich vergiss deinen großen Traum nicht. Seit Jahren höre ich immer wieder mein Magazin. Jetzt, wo du ein heißer Tipp bist, taucht plötzlich dieser geheimnisvolle Gast auf. Wieso soll ich nicht beides haben können? Sicher, eins nach dem anderen. Man muss Prioritäten setzen. Okay. Immer schön der Reihe nach. Ich habe einen Namen gefunden für das Magazin. Die Spannung bringt mich noch um. Lace. Lace? Lace? Lace? Lace? Ja, und was ist denn? Nichts, nichts. Es klingt nur so nach Unterwäsche. Alle Soldaten haben Gewehre. Siehst du, da. Papiere. Hier. Danke. Auf. Wir sind schon nah da. Ist gut. Da stimmt irgendwas nicht. Sieht aus wie Geheimpolizei. Dreh um, Felix. Das kann ich nicht mehr. Die sehen uns. Sie durchsuchen jeden Wagen. Fahr hier in die Büsche, schnell. Versteckspiel, los. Still sein. Ja, Versteck. Wir versuchen es da drin. Komm. Versteck spielen? Komm. Komm. Komm. An mir fest. Bitte rette das Kind. Halt! Keine Bewegung! Komm mit, schnell! Ja, komm, komm! Hab keine Angst! Komm mit, Schätzchen, komm! Hab keine Angst, komm! Angelina, bitte wieder aufstehen. Deine Mutter wird kommen und dich holen. Angelina, bitte. Thank you. übliche Betrag. Ich sollte es vielleicht treuhänderisch verwalten. Wie Sie sehen, wurde die letzte Anweisung zurückgeschickt. Wie soll ich das verstehen? Sie machen vielleicht Ferien oder sind verzogen. Soll ich Erkundigungen einziehen? Aber unbedingt. Das erscheint mir sehr merkwürdig. Was mit dem König? Er ist tot. Wo ist Prinz Abdullah? König Abdullah trauert. Wo ist er? Ich muss zu ihm. Ganz Sidonien beweint das Hinscheiden eines großen Mannes. Miss Trelawney! Bitte lassen Sie mich hinein. Das ist leider nicht möglich. Bitte. Abdullah! Seien Sie still! Bitte, ich muss jetzt bei ihm sein. Trotz des großen persönlichen Verlustes, der seine Majestät überwältigt, Abdullah, dankt er Ihnen für Ihr Mitgefühl. Abdullah. Abdullah, bitte. Er hat angeordnet, dass beim Verlassen unseres Landes alles für Ihre Sicherheit und Bequemlichkeit getan wird. Er übermittelt Ihnen seine tiefe Zuneigung und wünscht Ihnen ewiges Glück. Versucht. Sie will auch keinen Arzt sehen. Niemanden, keinen von ihren Freunden hier. Darum dachte ich, dass Sie vielleicht helfen könnten. Sie haben sich immer so nahe gestanden. Wo ist sie? Sie hätte ihr eigenes Zimmer wieder haben können, aber sie bestand auf dem Gärtnerhaus. So haben wir versucht, es ihr dort gemütlich zu machen. Sagen Sie mir nur, wo es ist. Gleich neben dem Haupttor. Ich werde einen Angestellten bitten, dass es... Lassen Sie nur, ich finde es schon. Maxine! Sie trinkt. Und zwar ziemlich viel, seit sie aus dem Mittleren Osten zurück ist. Es ist schrecklich. Sagtest du, dich freust? Meine Mutter hat dich kommen lassen, nicht wahr? Ja. Plötzlich macht sie sich Sorgen um mich. Sie hat auch einen Grund, besorgt zu sein. Und ich mache mir auch Sorgen. Wie in der Schule. Schon dort musste man dir immer alles nachräumen. Du willst doch Elizabeth nicht in dieser Unordnung leben lassen. Elizabeth? Ja, sie sollte eigentlich ab nächsten Monat zu mir kommen. Aber ich glaube, hier wäre es im Moment besser für sie. Was soll das sein? Psychotherapie für die arme Peggin? Ja. Danke, aber ich brauche das nicht. Also gut. Er musste eine andere heiraten. Was willst du denn nun tun? Für den Rest deines Lebens in Selbstmitleid zerfließen? Vergiss nicht. Wir haben einen Pakt geschlossen. Es gibt eine Abmachung. Nein, nein, ich kann alles, aber kein Kind versorgen. Doch, du kannst es. Und du wirst es. Ja, sofort. Wenn wir beide wieder da sind. Von New York. Nein, ich fahre nicht nach New York. Ich habe Judy telegrafiert, dass ich mich unmöglich frei machen kann. Na, dann hast du eben gelogen. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet donkey, Georgia on my telegrafiert, dass du nicht kommen kannst. Dann habe ich nicht gelogen. Sag mir, wie kamst du bloß auf diesen Namen? Wieso? Ich finde ihn sehr passend. Danke dir. Ja, ich auch. Ich finde ihn auch gut. Oh. Pagan Trelawney? Maxine de Chazal, Christopher Swan. Er ist einer von euch, Peggy. Von meinen was? Sag was Britisches. How do you do? Siehst du? Du, wo hast du deinen Schatz versteckt? Ich habe ihm noch nicht einmal guten Tag gesagt. Oh, oh, er muss irgendwo da drüben sein. Ich habe nichts zu trinken. Scotch und Soda? Maxine sagt, wenn man mit jemand aus demselben Glas trinkt, dann würde man seine Träume teilen. Teilen Sie meine. Danke. Ja, ja, ja. Was? Ich kann Sie nicht verstehen. Oh ja, sicher, klar. Kleinen Moment. Judy, Telefon für dich, Paris. Oh, wetten, dass ich weiß, wer das ist? Über die Reise zu viel. Sind Sie Maxine? Ja. Hallo, Tom Schwarz. Das Gespräch ist auch für Sie. Und für Peggy. Welches Peggy? Sie ist im Büro. Willst du es da annehmen? Wir haben ein paar Nebenanschlüsse. Hallo, sind Sie noch dran? Maxine, bist du es? Kannst du mich hören? Ja, wir hören dich. Liebes, sind Judy und Peggy da bei dir? Ja, wir sind alle da, Tante Hortense. Und wir bedauern sehr, dass Sie nicht kommen konnten. Oh, ihr armen Kleine, ihr wisst noch nicht. Ihr müsst mir versprechen, sehr stark zu sein. Zusammen werdet ihr es leichter ertragen. Es ist etwas ganz Fürchterliches passiert. Nein. Wir haben sie getötet, wir alle. Ich brauche was zu trinken. Außer mir noch jemand? Ich will weinen, aber ich kann nicht. Ich wünschte mir, ich wollte es. Wieso nicht, hä? Es würde passen zu dem verlogenen Theater, das wir seit 6 Jahren aufführen. Sobald ich es nur irgendwie machen kann, sobald es begonnen hat, meine wichtige, große Karriere. Du hast recht. Versuchen wir ehrlich zu sein. Ein 6-jähriges Mädchen wurde getötet. Keine von uns hat sie überhaupt gekannt. Das ist nur die halbe Wahrheit. Keine von uns wollte sie kennen. Nein, das ist nicht wahr. Ja, zum Teufel, so ist es. Halte den Mund! Ich habe das Gefühl, was wir jetzt noch sagen, werden wir eines Tages bereuen. Wie ich sehe, ist da nichts mehr zu sagen. Es ist zwar nicht der richtige Moment zum Fachsimpeln, aber... begleiten Sie mich bitte zu meinem Hotel, ja? Aber sicher. Jetzt gleich. Da stimmt doch was. Oh, was ist denn das? Ein früher Versuch von dir? Können Sie euch irgendwo absetzen? Ah ja, sehr danke, freundlich. Ich möchte lieber zu Fuß gehen. Tja, wie Sie sehen, sind wir Masochisten. Es gab da ein Kind, ja. Aber es ist tot. Es ist umgekommen. Bei einem Autounfall. Nein, das stimmt nicht. Man hat sie in eine Art Gefangenenlager gebracht. Sie war 6 Jahre alt. Sie musste 10 Jahre dort bleiben, bis sie fliehen konnte. Ganz recht, 10 Jahre. Wisst ihr, wie viele Böden und Toiletten sie schrubben musste? Und wie viele schmutzige Pfoten sie angegrabt Immerhin haben? Immerhin ist dieser Unfall offiziell bestätigt worden. Die haben gelogen, genauso wie ihr jetzt lügt. Im Moment lügt hier niemand. Wir versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Oh, natürlich. Wenn euch an was liegt, dann an der Wahrheit. Seht euch doch mal an. Die Furcht steht euch im Gesicht. Wovor fürchtet ihr euch, hä? Wisst ihr, was ich erwartet hatte? Oder was ich gehofft hatte? Wie dumm ich war. Ich hab gedacht, eine von euch würde aufspringen und die Arme nach mir ausbreiten und Elizabeth zu mir sagen. Und sagen, wie kann ich das jemals wieder gut machen, Elizabeth? Ja, so dumm bin ich gewesen. Warum sollten wir ihnen glauben? Sehr richtig. Wie eine lang vermisste Tochter haben sie sich nicht gerade aufgeführt. Wenn sie Anlass hatten, Gründe anzunehmen, eine von uns wäre ihre Mutter. Weshalb sind sie denn nicht einfach zu uns gekommen? Anstatt uns hier alle drei zusammenzubringen. Und einen fast schon perversen Rachefeldzug zu führen. Und das gegen uns alle drei. Weil ihr mich alle auf dem Gewissen habt. Ihr mit eurem Geheimpakt und eurer verschissenen Schulmädchenehre. Dafür solltet ihr einzeln und gemeinsam büßen. Und das zumindest ist ihnen gelungen. Sind Sie nun zufrieden, ja? Was wollen Sie noch von uns? Ach, noch keine offenen Arme. Immer noch voller Angst, ja? Die angeheiratete Comtesse sorgt sich natürlich um ihren Platz in der feinen Gesellschaft. Und die berühmte Schriftstellerin und Verlegerin ist besorgt um ihr Image. Nein, nein, Moment. Sie ist nur dahinter gekommen, dass sie alles tun für Publicity. Und sie fragt sich, was sie wohl diesmal vorhaben. Und die elegante Lady Swan mit ihren wohltätigen Zwecken versteckt sich hinter ihrer Flasche. Aber nicht nur sie. Wozu das ganze Versteckspiel, hä? Nur weil da ein uneheliches Kind ist? Nein, darum nicht. Es geht darum, wer dieses Kind ist. Wer möchte sich schon zu Lilly bekennen? Pornohure für jedermann. Sieht sich aus vor der ganzen Welt. Wer will schon eine Pornokönigin zur Tochter? Bitte machen Sie sich nicht lächerlich. Sie werfen uns die ungeheuerlichsten Sachen an den Kopf und erwarten von uns, dass wir darauf eingehen. Wir wissen nicht, nachdem Sie sich so bösartig benommen haben. Ihr haltet noch immer zusammen. Ich bin beeindruckt. Dabei wäre es doch so leicht, für zwei von euch ihre kostbare Haut zu retten. Sie braucht nur mit dem Finger auf die dritte zu zeigen. Für einen untadeligen Charakter Sie euch auf dieser noblen Schule verpasst haben. Ich frag mich nur, ob ihr mich auch verleugnen würdet, wenn ich ganz ehrbar wäre, was ihr so ehrbar nennt. Was Sie sind oder nicht sind, hat nichts damit zu tun. Von wegen. Nehmen wir an, das totgeglaubte Kind taucht auf und ist Konzertpianistin. Oder eine feine Dame der Gesellschaft. Oder einfach nur eine propere Hausfrau von nebenan. Was dann? Ja, dann gäb's Tränen und Bitten um Verzeihung und liebevolle Umarmungen. Aber nicht eine einzige Träne. Nichts. Pagan leidet für die Kranken. Judy beweint lieber tote Soldaten. Und Maxime weint um ihren lieben Sohn. Aber keine Träne für Lilly. Und wisst ihr was? Es macht mir nichts aus. Nein, nicht mehr. Weil ich euch inzwischen kenne, jede von euch. Ich weiß jetzt, wer ihr seid und was für miese Weiber ihr seid. Und darum ist keine von euch es wert, meine Mutter zu sein. Raus hier! Und keine Angst, ihr kriegt, weshalb ihr gekommen seid. Druck dein Interview mit mir, Judy. Ich bestätige jedes Wort. Und Pagan, deine Krebsstiftung kriegt den Erlös aus meiner Filmpremiere. Und keine Angst, Maxime, ich werde deinen Sohn nicht mehr wiedersehen. Nur raus hier! Ich wurde in Château d'Œx in der Schweiz geboren. Am 17. November 1960. Der Name des Arztes war Genest. Ich wurde von Angelina und Felix Dassin aufgezogen, bis sie in Ungarn erschossen wurden. Sie haben mir immer gesagt, dass meine richtige Mutter mich eines Tages holen würde. Sie hat es nie getan. sage. Earthquake on the boulevard and the plague across the bay. A human interest story about a lady and her dog. Oh yes, that love has gone away. Ich nehme an, dass es sogar möglich wäre. Alles ist möglich. Warum hat es denn keiner von uns gesagt? Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, danke. Doch, könnten wir ein anderes Lied haben? Ja, irgendwas Fröhliches. Wir haben was zu feiern. Oh, mein Glückwunsch. Durch dick und dünn. Durch dick und dünn. Trinken wir. Auf das, was es zu feiern gibt. Sie ist nicht tot. Sie hat überlebt. Ja, sie lebt. Natürlich. Darum sehen wir ja auch alle so wahnsinnig glücklich aus. Was ist denn so komisch? Ach nee. Ich habe mir nur gerade Charles Gesicht vorgestellt, wenn ich es ihm sagen würde. Hure der ganzen Welt. Und was ist mit meinen königlichen Mitgliedern unseres Krebskomitees? Könnt ihr euch vorstellen, wie ich in den Klatschspalten in der Luft zerrissen würde? Würde mir bitte jemand sagen, worüber wir überhaupt lachen? Wir schämen uns wohl zu sehr, um zu weinen. Also hört zu. Ich sage es jetzt. Wir wissen alle, was sie gesagt hat, war die Wahrheit. In äußerst deutlichen Worten. Und es ist auch wahr, wenn sie feststellt, dass wir nicht gut genug für sie sind. Sie hat uns jedenfalls ganz schön Zunder gegeben. Was hast du erwartet? Sie schlägt eben ihrer Mutter nach. Nein, sie ist besser als ihre Mutter. Sie ist besser als all ihre Mütter. Da sind wir uns einig. Wenigstens hat sie uns wieder zusammengeführt. Oh, ich habe euch vermisst. Ja, ganz ehrlich. Vergessen wir uns mal. Was machen wir mit ihr? Wir haben doch immer... Abgestimmt, meinst du? Nein. So geht das nicht. Die Zeit... Der Gruppenmutterschaft ist vorbei. Ganz recht. Ja, diesmal steht Elizabeths Mutter allein da. Hier ist die Rezeption, Mademoiselle. Ich muss mich für die Störung entschuldigen. Ja, ich hatte gebeten, mich nicht zu stören. Ich weiß, aber es scheint, einer meiner Angestellten hat einen schlimmen Fehler gemacht. Da ist nämlich eine Frau. Sagen Sie ihr, sie soll weggehen. Das hätte mein Angestellter auch getan, aber sie sagte, sie sei ihre Mutter. Mich leider erst gefragt, als er sie schon hinaufgeschickt hatte. Mademoiselle? Mademoiselle? Ja. Wollen Sie, dass ich etwas unternehme? Soll ich Sie aufhalten? Nein, tun Sie nichts. Danke, Mademoiselle. Thank you. Meine Damen und Herren, nach den Parlamentswahlen in Israel und der Ankündigung der USA, mit der Palästinenserorganisation PLO zu verhandeln, ist Bewegung in die Nahost.